und das geht einfach los. Verrückt, oder? Tada, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Wahnsinn, das ist der Podcast mit den drei flauschigsten aller Museumskäfer. Mit der ganz bezaubernden... Nennst du mich? Martha? Ich zeige auf eine der anderen 20 Frauen, die hier in meiner Wohnung sind. Ja. Genau. Und mit dem... Jörg. Der ist auch bezaubernd. Der ist auch bezaubernd. Ja. Ach, das. Und mit dem bezauberndsten Matthias. Und der Einzige, der hier ist. Genau. Wir haben uns heute zusammengefunden, um auf unsere Räder zu steigen und quer durch Berlin zu fahren. Und diese wunderschöne Stadt, die wir natürlich schon aus unserer Westentasche kennen, aber auf ganz andere Art und Weise nochmal kennenzulernen. Mhm. Und jetzt sind wir hier erschöpft und haben die Bäuche voll von, also ich von Bunbo Nambo, was keine südtibetanische Frucht ist, sondern ein leckeres Gericht mit Nudeln. Und ihr seid auch alle, ihr seht auch gemütlich aus gerade. Ja, ich könnte mich eigentlich gerade hinlegen auf eins deiner vielen Sofas, die du hier rumstehen hast und noch ein bisschen ratzen. Ich bin Sophist, deswegen. Ach so. Ich bin Philosopher und deswegen habe ich hier mehrere. Ja, ja, das stimmt. Und ich finde es ja total super, dass die jetzige Folge, die kehrt ja jetzt wieder so ein bisschen zu unseren klassischen Folgen zurück. Ne? In den letzten Folgen hatten wir immer jemanden eingeladen und gesprochen und da konnten wir nicht ins Museum gehen. Jetzt haben wir aber einfach mal... Jemanden ausgeladen. Und haben uns mal wieder was angeguckt zusammen, ne, zu dritt. Das war, ach, das war so schön. Das war schön. Das ja. war so oh. schön. Ist auch immer noch schön. Ja. Ach. Aber auch Corona-konform, das muss man auch sagen. Ja. Wir haben uns nicht in engen, geschlossenen Räumen und Bunkern aufgehalten, wie wir es sonst machen, sondern wir waren, ich habe es ja gerade schon gesagt, auf dem Fahrrad draußen an der frischen Luft unterwegs und haben quasi die Gelegenheit genutzt, also wir haben Corona beim Schopfe gepackt und haben Berlin erkundet. Das war sehr gut, ja. Und darüber sprechen wir heute ein bisschen. Wie kann man die Stadt ist ein Museum, das Thema hatten wir schon mal bei der Berlin History App, aber jetzt auf ganz andere Art und Weise, weil mit Fahrrad. Ja, wollen wir das schon verraten? But, um was es eigentlich ging? Och. Ja, klar. Passiert das hier irgendwen? Also ich mache jetzt erstmal ein Bier auf. Ja, das Bier ist nämlich auch ein guter Übergang, weil das ist nämlich auch Teil dieser Route, der wir gefolgt sind. Genau. Und zwar haben wir die BZI-Fahrradtour Warmes Licht und kühles Bier. Ja? Ja. Genau, BZI, was ist das? BZI. Ja, das BZI. Ist so eine Abkürzung für okay. Berliner wahrscheinlich. Zentrum für Industriekultur. Sehr gut. Nee, Berliner Zentrum Industriekultur, so heißt das Aha. ganze Ding. Ja. Sonst wäre das BZI. Aber bevor wir darüber, also genau, da haben wir uns ein bisschen was Industriekulturelles hier angeschaut. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, vielleicht nochmal kurz. Stoßen wir erstmal an. Prost, ja. Blöde. Prost. Sehr Zeit schön, wieder mit euch zusammen podcasten zu können. Apropos, hier machen und so. Wir haben, vielleicht klingt das auch das Bier anders. Wir haben nämlich neue Mikros, die wir heute hier testen. Ja, und endlich mal keine Kopfschmerzen beim Aufnehmen. Ja. Wir hatten nämlich immer in den letzten Folgen immer so Headsets auf. Das war so eine ganz enge Klammer, die man sich um den Kopf gürten musste. Das war eigentlich so wenn man aus einer Folterkammer, so, ja. wo man so also reingeschraubt wird. Ja. Und wenn man sich die nach einer Stunde abgesetzt hat, dann hat man immer erstmal Kopfschmerzen bekommen. Entschuldigung, ich muss mal gerade fast niesen. Ja. Ah, selbst das klingt total geil. Ja. Super. Ja. Warum stehen geblieben? Achso, wir klingen jetzt einfach vielleicht ein bisschen anders. Wir klingen jetzt anders, genau. Jetzt muss ich wieder anders rumdrehen. Ja. Oh, Entschuldigung. So? Ah, ja, genau. Wir experimentieren noch. Ja, genau. Genau. Wir werden ja immer noch professioneller und irgendwann wahrscheinlich in einem Jahr oder so haben wir da auch dann jemanden, der dann für uns podcastet. Für uns podcastet und davor aber auch so einen Tonjungen, der dann irgendwie hinkommt und uns nochmal... Oder ein Tonmädchen. Nee, ist schon ein Tonjunge, so stelle ich mir vor. Ach so, warum? Auch ein Turnjunge. Der dann das Mikro richtet. Ich hätte gerne einen Turnjunge. Auch Mädchen können Tonjungen sein, das ist meine Meinung. Das stimmt. Mädchen können auch Turnjungen sein. Turn? Turnvater, ich finde jetzt gerade das hier so ein bisschen aus dem Ruder. So viel Bier hast du noch gar nicht getrunken, Matthias. Du weißt ja nicht, was ich getrunken habe, bevor wir abgefahren sind. Wir dürfen auch noch, wir müssen auch den Matthias erstmal ein bisschen quatschen lassen, weil der hat nämlich seine ganz eigene Geschichten hier für euch parat. Genau. Das Ding ist ja, habt ihr ja schon gemerkt, wir senden jetzt auch nicht mehr so in dem strengen 4-Wochen-Rhythmus. Das geht auch alles so ein bisschen hin und her, alles Corona-bedingt. Und dazwischen liegen dann auch längere Zeiten, in denen viele abenteuerliche Dinge passiert sind, die wir erlebt haben. Und gerade auch im Museumsbereich, und da hat Matthias natürlich, er hat ja den zweiten Namen Old Shatterhand der Museumswelt. der erlebt immer ziemlich viel. Und Matthias, was ist in deinem Leben, in deinem Museumsleben in der letzten Zeit so passiert? Mein Bruder. Ja, genau. Matthias Tagungstagebuch. Ja, genau. Neue Kategorie. Es waren ja diverse Tagungen. Ich weiß gar nicht, ob ihr euch da auch rumgetrieben habt. Es war die Jahrestagung des Deutschen Museumsbundes. Ja. Und das hat ja in diesem Internet für sehr viel Aufsehen gesorgt, weil das alles nicht so geklappt hat, wie man sich's vorgestellt hat. Technische Probleme. Technisch-kommunikative Probleme, sagen wir es mal so. Mhm. Das Ganze lief ja über Teams. Das ist ja von Microsoft. Und da schlagern dem einen oder anderen schon die Ohren, oder die Datenschutzbeauftragte drehen sich im Grab rum. Hätte ich jetzt keinen ohrumschließenden Kopfhörer auf, würdest du meine Ohren schlackern sehen. Und ich merke aber, der ganze Kopfhörer wackelt, links und rechts. Naja, und da war es eben so, das war ja richtig mit Anmeldungen und allem drum und dran, also richtig hochoffiziell, eine echte Tagung, muss man sagen. Ja, ja. Es wurden sogar, im Vorfeld wurde sogar Schokolade verschickt an die Teilnehmer. Ja, ja. Das wird auf einer echten Tagung gemacht? Oh, ja, das 40-Euro Schokolade, ja, die entspricht den normalen Kosten des Buffets dort. Mhm. Naja, auf jeden Fall ganz lieb, super verschickt und so. Das Problem war dann aber, dann ging die Tagung los. Wie sollte man dann 3 Tage lang an dieser Schokoladentafel lutschen? Ja, ja. Geil. Im Livestream. Und naja, das Problem war dann irgendwie, man kam dann in diesen Hauptraum, kam man erst gar nicht rein. Dann ist man, wenn man drin war, wusste man nicht, was man da soll. Und dann hieß es irgendwie, ja, ach, nee, es können da gar nicht alle rein, die irgendwie angemeldet sind. Und der Rest muss ich das von außen irgendwie anschauen, dann über dritte Geschichten. Dann hatten sie aber ganz lustig bei WonderMe, was ja eine sehr beliebte Webseite momentan ist, so eine Treffpunkt, Austausch, sonst was Website, hatten sie auch einen Raum gemacht, und da hat sich dann so eine Art Parallelveranstaltung gebildet, der Treffpunkt der Enttäuschten und Coolen. Verachteten, so, genau, ja, vielleicht ein bisschen cool waren wir auch, ja. So, und dann hat man sich da getroffen, dann haben die irgendwann angefangen, dort einen Livestream einzurichten, der über Wonder via YouTube von der Originalveranstaltung lief, dass man überhaupt was erst war, sehr lustig. Okay. Ja. Aber sag mal, was war denn überhaupt das Thema? Oh, kann ich dir gar nicht mehr sagen. Weiß gar nicht mehr. Doch, Sammlungsarbeit der Zukunft quasi. Ah, okay. Ja. Was ein echt, für Museen ja echt ein wichtiges und spannendes Thema ist. Und die Vorträge, also die ich dann mitbekommen habe irgendwann, die haben dann ein bisschen rumgedoktert, irgendwann lief es dann auch. Ja. Aber es ist halt lustig, ne, bei so Digitalveranstaltungen, und dann läuft es nicht, und das nach anderthalb Jahren Corona, wo man denkt, wir waren alle schon auf so vielen Tagungen, wo es gut lief. Ja. Aber ja, also man hängt zwischen, klar, das muss man irgendwie entschuldigen, da kann immer was schieflaufen, und gleichzeitig so, hey, ihr seid der DMB, ihr wollt irgendwie da professionell sein, und dann will's nicht. Ja, kann ich verstehen. Oh, hört mal. Den Regen hört man jetzt auch schön, ne? Oh, das ist ganz schön. Das ist so eine Atmo. Okay, also da warst du auf einer Tagung mal wieder. Ja, das war nicht die einzige. Mhm. Das ist, ja, aktuell ist ja noch. Nenn mir noch die anderen 10 oder uns, auf denen du gewesen bist. Das sind die Mailights sind angesagt. Die Mailights? Du meinst die Mai-Tagung? Genau, es gibt ja nochmal die Mai-Tagung, das ist ja so eine Veranstaltung normalerweise. Da treffen sich immer die ganze, die Avantgarde der digitalen Museumsszene. So kann man das sagen. Also Mai steht für Museums and the Internet. Ja. Internet. Die Mai-Tagung hat allerdings immer noch eine Webseite, die aussieht wie aus 1995. Ja. Die kann man, die findet ihr in den gelben Seiten. Ja. Naja, und die Mai-Tagung, die hat gut funktioniert, und die haben das jetzt dieses Jahr aufgeteilt, machen das nicht an einer Session, sondern jeden Mittwoch ab so und so viel Uhr gibt es dann die Mai-Tagung quasi. Aber nur im Mai. Nur im Mai. Ja. Alles neu macht der Moi. Nee, das reimt sich auch gar nicht. ja, genau. Aber das ist irgendwie eine total nette Veranstaltung, und ja, macht Spaß. Hm. Und das hast du aber die ganze Zeit natürlich hier aus deinem kleinen, aus deiner kleinen Höhle ja. hier gemacht, ne? Sag mal, lassen wir das jetzt hier so laufen eigentlich? Ah, das hört gleich auf zu regnen. Ja. Das ist auch schön. Ich finde das angenehm. Ja. Also, oder ihr müsst ihr jetzt schon vielleicht aufs Klo deswegen, oder? Das ist doof, wenn ihr jetzt irgendwo in der U-Bahn sitzt und dann so, oh, ich muss hier rum. Ja, genau. Mhm, okay. Da, und ja, klingt so als, und hast du da was von mitgenommen? Was war denn das? Tafel Schokolade. Außer ja, aber, jetzt ja. im materiellen. Was war denn so inhaltlich? Was ich eine gute Sache fand, ich glaube, das war eine Kollegin vom Museum für Kommunikation oder einem der Museen für Kommunikation, die irgendwie, ich glaube, die haben ihre Zugriff auf die Webseite richtig gut ausgemessen. Die gucken da richtig nach, was die Daten so hergeben. Und eine Erkenntnis war, bei der Betitelung von Angeboten, also von Führungen, von Workshops und Ähnlichem, die es jetzt natürlich gibt, so ganz viel Online-Zeug, dass es halt gar nicht so geil ist, die Sachen dann immer als Online-Führung oder Livestream-Workshop und sonst was zu bezeichnen, dass danach die Leute gar nicht suchen. Die Leute, also zum einen verschiebt sich generell jetzt aktuell mehr in die Leute suchen, was zu machen. Mhm. Das fand ich ganz spannend. Es geht nicht mehr nur darum, was gibt es da, also Informationen, sondern die Leute suchen was sie machen können, das finde ich spannend. Und dann eben, dass sie nicht dezidiert nach einer Online-Veranstaltung suchen, sondern die Leute suchen halt Führung, Museum oder so, Rundgang. Denen ist wurscht, ob das online heißt oder sonst was. Die gucken halt, was gibt es da und ist da, kann ich das machen? Mhm. Das finde ich, fand ich echt coole Erkenntnis. Ja. Ja, deswegen ist dann ist halt auch so ein bisschen das Tracking der Besucherinnen und Besucher auf Webseiten, Dependancen, eigentlich auch irgendwie ganz eine gescheite Angelegenheit, ne, weil man sowas dann irgendwie herausfindet. Und wenn man dann die Konsequenzen auch draus zieht. Also direkt wird alles, oder? Also Also viele nicht oder nicht systematisch. Und wie gesagt, der nächste Schritt dann aus den gewonnenen Erkenntnissen auch zeitnah was zu ändern oder vielleicht einen Test zu machen, einfach mal eine Woche lang mal die Sachen umzubenennen und mal kurz zu gucken, was passiert dann oder so. Mhm. Das ist halt, das ist schon eine gute Idee. Das ist das Idee. Professionelle dann da dran. Ja. Aber, und dann kann man ja auch immer schön personenzugeschnittene Werbung schalten. Genau, so stelle ich mir das vor. Ja, ne, klingt gut. Ja. Ich war gestern noch, das kann ich vielleicht noch berichten, das war keine Tagung, sondern nur so ein Panel, hat mich eine liebe Freundin zu aufmerksam gemacht und zu eingeladen, Rautenstrauch-Jost-Museum in Köln. Genau, Martha, dein Alma die Stadt Martha. Deiner Meine Träume. Heimat. Yeah. Die hatten da so eine kleine Panel-Diskussion mit mehreren Leuten und da ging es, jetzt fängt es ganz Pest anzuregnen, ne? Es sieht so schön aus. Wir lassen das einfach mal ein bisschen mitlaufen, weil wir waren ja heute auch draußen. Eben. Wir bringen das draußen nach drinnen, wo ihr seid. Ja. Eben. Wahrscheinlich wird man das auf der Aufnahme gar nicht so krass hören. Ich bin gespannt. Und dann hinterher. So, Köln. Köln. Ja, genau, Köln. Zurück nach Köln. Ja, genau. Die hatten eine Veranstaltung gemacht zu Thema Kolonialismus und kolonialen Objekten und so. Und das ist ja auch jetzt gerade das Thema, was überall irgendwie durch die Medien auch mal jetzt ein bisschen mehr geht. Thema war so Benin-Bronzen. Aber im Grunde genommen auch alles das, was darüber hinausgeht. Und da war unter anderem saß da irgendwie im Panel jemand oder auf der Bühne jemand, ein britischer Kurator Dan Hicks, der hat jetzt so ein Buch geschrieben, The British Museums, also die, was ist die Übersetzung, die gewaltvollen Museen oder so. Die brutalen Museen. Genau. Und dessen Buch, das hat, glaube ich, so ein bisschen eingeschlagen. Der hat da so ein bisschen von berichtet. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob er Kurator vom British Museum ist. Aber Thema war halt irgendwie, dass jetzt in Deutschland da halt so ein bisschen so ein Stein ins Rollen gekommen ist mit der Restitution von Objekten. Und er hat dann auch so ein bisschen über die britische Perspektive berichtet. Saßen noch ein paar andere Leute auch natürlich noch da. Und das war so ganz interessant, fand ich irgendwie, passte irgendwie gut in die ganze Konjunktur dieses Themas, was er momentan ist und wo ich auch selber im Job jetzt bald so ein bisschen mehr mit beschäftigt sein werde. Mhm. Die hat man so auch so gesagt, so was sie sich so unter Restitution vorstellen. Und ich meine, Das ist ja auch irgendwie was, das macht man sich, oder das habe ich mir auch irgendwie lange Zeit nicht bewusst gemacht, weil ich dachte immer, Restitution ist halt einfach die Rückgabe von Objekten, aber da hängt ja halt einfach noch so ein großer Rattenschwanz, sag ich jetzt mal, also es ist ja ein Riesenthema, ne? Es ist ja einfach nicht nur die Rückgabe, sondern da werden ja einfach auch irgendwie Historie von Unrechtsakten einfach auch aufgearbeitet, und das ist ja auch ein zutiefst emotionaler Prozess, genau, und so. Also es ist, ja. Ich weiß, es sind alles, du wirst schon ganz Binse. Aufgewühlt. Ich auch. Bin schon ganz aufgewühlt, ja. Weil ich fand, das war eine gute Runde, genau. Ja, da war ich gestern noch ganz frisch in Erinnerung. Ja, ich finde es interessant, wenn ihr sagt, ihr wart da überall und so, das würde man ja niemals machen, wenn es nicht alles digital wäre. Mhm. Andererseits ist es doch auch... Wenn ich es bezahlt bekomme. Ja, und andererseits denke ich auch mal, man will doch auch wieder dann die Leute, also man nimmt doch nicht so wahnsinnig viel mit, wie wenn du wirklich vor Ort bei einer Tagung bist, mich mit den Leuten unterhältst und so, oder? Ja, ich finde so die Tagungsinhalte sind sowieso meistens so, okay, das wirklich Wichtige ist das Kaffee trinken und das Bierchen abends, ja. Und die Netzwerkarbeit da irgendwie. Ein alter Chef hat mal gesagt, da hilft so Tagungen, da könnt ihr schon hingehen, aber da wird nichts entschieden, da passiert nichts, braucht man nicht. Und ich würde sagen, ja, da hast du recht, also auf der Tagung an sich, aber bei dem ganzen Kram dazwischen, ich finde, das ist klingt vielleicht komisch, aber für so eine Museumskarriere schadet es nicht, sich da mal sehen zu lassen und irgendwie dabei zu sein bei sowas. Ja, aber ich glaube, das kannst du dann beim Digitalen nicht so unbedingt, oder? Dafür sind eben so Sachen wie diese Wonder-Me-Sessions oder sowas. Wonder-Me klingt echt so. Ja. Oder okay. Blind Date. Gibt's ja auch. Gather Town. Nee, wie heißt denn das nochmal? Hat das echt immer so? Wenn man so meinst du? Ja, genau. Eben hat das immer so ein Touch dieses, von... dieses Zusammenschalten von von Konferenzteilnehmern. Achso, zwei Minuten. Achso, so Speed-Dating. Ja. Speed-Dating. Was habe ich gesagt? Blind-Dating. Ja. Gluck. Wir reden in der letzten Zeit ziemlich viel über Tagung, ne? Ist euch das mal aufgefallen? Ja, das wundert mich auch. Tagung hier, Tagung da. Ist das so viel oder interessiert dich das auf einmal, Matthias? ich bin generell ein Tagungsfreund, weil Tagungsmensch. Der Meinung bin, dass man, also ich habe es ja gerade schon gesagt, die Inputs sind so, naja, oft, aber man sieht einfach auch, was bei anderen Leuten möglich ist, auch was für Ideen, die bei der Umsetzung von Sachen teilweise kommen, wo man denkt so, okay, so macht ihr das, da kann man sich oft einfach was abgucken, ja, oder halt irgendwelche Ideen aus anderen Häusern, die man mitnimmt, einfach in sein eigenes dann und sagt, oh, wenn die das können, dann können wir das auch, das hilft ja auch oft bei der Diskussion, bei Sachen, ja, wo man denkt so, das können wir hier nicht machen. Dann sagst du, ja, aber die im sowieso genau, Museum, die machen das. Ja, das stimmt. Ja, warum nicht? Kann man mal machen, ne? So eine Tagung. Ja, können wir mal machen. Wir können ja auch mal eine machen. Wir machen Hörertreffen vielleicht, haben wir gesagt. Ja, stimmt. Leute, Hörertreffen. HörerInnen-Treffen. Das wird aber richtig knapp dann, oder? Müssen wir im Juni machen. Im Juni machen wir das machen. Wir werden das sehen, wir werden das lauthals kommunizieren. Ja. Die ganze Stadt wird zuplakatiert. Ja. Hörerinnen-Treffen, Museum-Bug, Museumskäfernden-Treffen auf dem Tempelhofer Feld. Genau, lass uns mal Pi mal Daumen Anfang Juni sagen. Okay. Dass wir da uns mal hinbegeben. Ne? Machen wir. Sieht ja danach aus, dass es vielleicht klappt. Ja. Genau, gut. Jetzt müssen wir mal hier aufs Rad steigen. Ja, Moment, nur eine Sache wollte ich noch sagen. Aha. Habt ihr noch irgendwelche Anmerkungen zu unserer letzten Folge, nämlich Museum und Raumfahrt? Raumfahrt und Museum. Na, du fragst mich das immer so ohne Vor. Ich frage das ja auch Matthias. Ach so. Ich hab hier eine ganze Liste vorbereitet, ja. Aber die sage ich jetzt nicht. Das war eigentlich eine ganz schöne Folge. Ne? Ich fand, Heiko hat da wirklich sehr viele super coole Geschichten erzählt, die mir irgendwie gefallen haben. Wir haben uns natürlich irgendwie nicht, ich glaube, wir sind nicht zum Kern vorgestoßen. Was ist denn der Kern? Ja, ich glaube, wir haben ja einfach ganz viel über, was macht denn eigentlich die Faszination aus und wie kann man diese Faszination der Raumfahrt irgendwie widerspiegeln in der Ausstellung. Ich dachte, das war der Kern. Nee, der Kern war die Unabuchse von Astro Alex. Ja, das war da sind wir doch der auch zweite Kern. Dahin sind wir doch auch vorgestoßen. Wir sind bis auf Astro Alex Unterhose vorgestoßen. Ja, Genau. Nee, fand ich eine sehr lauschige Folge. Also da ist unser Untertitel Lauschige Museumspodcast mal wirklich eingelöst worden, finde ich, ja. Das Versprechen. Finde ich auch. Ich fand die Folge auch sehr schön. Überraschenderweise nicht so erfolgreich, wie ich das gedacht habe. Ja. Gleich der Hinweis, ihr könnt alle Folgen und auch die Anzahl der Downloads bei uns auf der Website museumbug.net euch anschauen im Archiv. Archiv. Archiv. Da schlagen die Herzen unserer HörerInnen höher. Beim Thema Archiv. Ja, okay, also habt ihr nichts mehr anzumerken und zu meckern. Fällt mir jetzt nicht möchte ein. Nicht. Dann lass uns doch mal über unsere schöne Radreise heute sprechen. Oh ja, das war voll schön, dass wir mal draußen waren, dass wir mal wieder zusammen waren oder überhaupt jetzt noch zusammen sind. Ja, und auch mal auf dem Fahrrad. Auf dem Fahrrad, genau. Ich wollte das ja schon super lange machen. Ja, das letzte Mal, als wir in Dahlem waren. Das war auch eine ungefähr gleich weite Fahrradtour. Museum Europäische Kulturen, ja, genau. Nur in die ganz andere Richtung. Ja, wir haben viel überlegt. Wir haben überlegt, was können wir denn machen? Laden wir uns wieder jemanden ein? Wie sieht es denn aus? Und haben dann gesagt, okay, Corona-konform, draußen an der frischen Luft, mit Abstand, könnten wir eine Fahrradtour machen. Aber was schaut man sich da an? Es gibt ja tausende von Heftchen in Zeitschriften mit irgendwie Berlin entdecken, hier Kultur, da, und dann am Ende fährt man doch nur über die Museumsinsel. Ich glaube, Visit Berlin hat auch so Fahrradtouren, habe ich gesehen, ja, zusammengesteckt. Ich finde, da ist viel Langweiliges tatsächlich dabei. Und einfach mal nochmal einen anderen Blick irgendwie auf die Stadt zu bekommen. Ich meine, es gibt ja ganz viele so coole Stadtführungen mittlerweile, so Nischentee, genau. Das wollte ich auch gerne machen. Ne? Alles coole Sachen. Wir haben uns eben dafür entschieden, diese Fahrradtour, kühles Licht und warmes Bier. Nee, wie rum war das? Warmes Licht und kühles Bier. Ja, genau. Vom Berliner Zentrum Industriekultur zu nehmen. Das Ganze gibt es auf der Website vom BZE. Industriekultur.berlin ist, glaube ich, die Webseite. Dann gibt es eben noch so einen Faltplan, den man sich holen kann. Und ihr könnt euch das auf Komoot runterladen, die Route, so die sozusagen die in so einer Navi-App, und dann sagt ihr euch Bescheid, wo ihr lang fahren müsst. Oder natürlich, mein Geheimtipp, ja. Ihr fragt den Jörg, weil der ist ein richtig guter Fahrradguide. Und er kann nämlich euch die schönsten Schleichwege. Ja, ich lebe ja auch schon seit 50 Jahren in dieser Stadt und deswegen kenne ich alle Ecken und Enden. Mhm. Das ist wirklich, stimmt gar nicht. Was? Und das ist auch bewundernswert. Du bist da so vorangefahren, als mir gehört die Straße. Ich kenne hier alles. Ne? Alle, jeden zweiten irgendwie per Handschlag begrüßt. So. Yo, Kurt. Was macht die Mutter? Ja, man muss auch sagen, wir waren natürlich auch in so einem alten Arbeiter- und Wirtschaftsindustrievierteln unterwegs. Ich fand das total cool, weil wir sind ja durch Kreuzberg, durch Mitte, durch Wedding und Prenzlauer Berg gefahren. Wir waren echt in vier super unterschiedlichen Kiezen unterwegs. Ja. Und ich finde, Mitte ist auch nochmal voll krass der Unterschied, wenn man da am Kanzleramt langfährt, als wenn man da irgendwie... Ja. Vielleicht nochmal zum Berliner Zentrum Industriekultur. Also du hast ja gerade schon gemeint, Matthias, es gibt irgendwie so viele Möglichkeiten, sich Sachen irgendwie anzuschauen. Viel ist dann halt einfach das, was man so kennt, irgendwie, keine Ahnung, Brandenburger Tour und so. Und also ich finde halt irgendwie dass man sich mal explizit, was ja irgendwie erst wenn man es erstmal hört, irgendwie so total langweilig anhört, so Industriegebäude sich anzuschauen, klingt ja irgendwie erstmal komisch, ne? Aber das Berliner Zentrum Industriekultur, vielleicht nochmal kurz darauf zu gehen, ich meine, da haben wir auch so ein bisschen, haben wir uns für das entschieden, was wir auch schon so ein bisschen kennen, ne? Weil das Berliner Zentrum Industriekultur ist halt eine, ja, wie sind die nochmal verfasst? Sagen wir mal, es ist eine Institution, die so ein Zentrum. Ja. Industriekultur in Berlin. Die sind am Platz der Industriekultur, sind die. Ein Konglomerat, ein Potpourri der guten Laune. Genau. Nee, das setzt sich zusammen aus quasi Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Deutschen Technikmuseums und von der HTW, also der Hochschule für Technik und Wirtschaft. Die haben diese Institution gegründet. Und was haben die eigentlich, wofür stehen die eigentlich? Also im Grunde genommen, ja, arbeiten die dafür, um sozusagen dieses industriekulturelle Erbe Berlins, was ja riesig groß ist, in unterschiedlichster Form zu erforschen, zu bewerben, zu weiter zu nutzen. Genau. Es ist auch sichtbar zu machen, ne? Sichtbar, ja, zu machen. Da ist ja schon eine, finde ich, auch eine starke, natürlich irgendwie touristische Perspektive auch dahinter. Definitiv, ja. Ich finde, wenn man an Industriekultur denkt, denkt man natürlich hier so Zeche Zollverein und so diese ganzen Sachen, so Rheinland und Pott und was weiß ich, wo da überall. Sind das eine touristische Perspektive? Ja, ja, total. Also ich meine, es geht natürlich darum, wie kann man auch Berlin oder wie kann man noch eine neue Ebene in Berlin irgendwie erkennen, die interessant ist für ein gewisses Publikum. Und wie gesagt, dieses Thema Industriekultur, das hat natürlich was sehr Cooles auf eine gewisse Art und Weise. Ich meine, man schaut sich mal in London die Tate Modern an. Die ist ja die beste Kombination, diese alte Industriehalle, die umgebaut ist jetzt zu was Modernem. Und diese Kombination ist, glaube ich, sehr interessant. Es hat was sehr Cooles auch, wie ich finde, diese Industriekultur. Ja. Deswegen heißt es auch kühles Bier. Ja. Cooles Bier. Cooles Bier. Nee, aber Martha, das Touristische merkst du schon allein daran, dass wir sozusagen, dass das BZI zum Beispiel diese Radtour zusammengestellt hat. Ne? Ja, nein. Das ist ja auch ein touristisches Angebot. Klar, es ist ein touristisches Angebot, aber das Zentrum Industriekultur ist jetzt nicht sozusagen auf Tourismus ausgelegt, das meine ich nur. Oder auch die Erforschung und die Sichtbarmachung von der Tourismus ist ein, nicht auf Tourismus angelegt. Nee, das sicherlich nicht, aber es ist halt ein Gebiet, was sie auch beackern. So. Ich meine, das finde ich aber okay. Ja, ja, klar, ja. Soll sich auch jemand angucken. Ja, aber ich finde das ganz spannend, weil man kann natürlich jetzt schon sagen, ja, warum guckt, also wir sind hier der lauschige Museumspodcast, warum guckt ihr euch jetzt von so einem Zentrum, warum guckt ihr euch das an? Naja, aber im Endeffekt ist das ja, es ist sehr museumsähnlich. Die haben ein Thema. Ja, so. Und die haben das kuratiert. Die, genau, dann gesagt, die sammeln das, erfassen Informationen, erforschen das auch irgendwie und wollen es natürlich auch zeigen, so wie es im Museum auch ist. Jetzt ist es natürlich schwierig, da irgendwie das Umspannwerk in sonst wo abzubauen und irgendwo in eine noch größere Halle zu stellen. In so einem kleinen Miniatur Modellpark. Modellpark. Legoland. Ja. Ja. Das wird aber die nächste Kooperation. Das ist nicht wieder das Gleiche. Ja. Das ist nicht das Gleiche. Nee, aber so konnten wir uns die quasi im Original ja anschauen. Und was ich ganz lustig das finde. Das ist ja auch nur richtig cool im Original. Also ein Foto davon ist tausendmal nicht so gut wie davor zu stehen und zu denken, so krass, so eine große Halle. Ja. Oder? Ja, eben, genau. Und ich glaube, was das auch irgendwie besonders macht, oder das fand ich irgendwie, als ich das erste Mal so ein bisschen damit in Kontakt gekommen bin, ist, dass das für mich einfach so eine, ich meine, ich lebe schon total lange in dieser Stadt, ne? Aber sozusagen diese, es gibt so einen unterirdischen, wie soll ich sagen, so ein Layer meiner Stadtwahrnehmung, den ich bisher noch nicht irgendwie auf dem Schirm hatte. Und das ist halt alles das, was irgendwie mit Industrie zu tun hat. Also ich meine, wenn man da so sich so ein bisschen mit beschäftigt, der Blick sich darauf so ein bisschen fokussiert, dann sieht man halt überall, man ist überall umgeben von industriellen Strukturen. Auf einmal sieht man nur noch Backsteine überall. Ja, ja, genau. Also so diese typische dunkle Backstein. Oder auch der gelbe Backstein. Oder auch gelb, also diese Backsteingebäude, die alle irgendwie so ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts irgendwie entstanden sind, die sind ja überall. Also dieses Industrielle ist halt der Stadt so total eingenäht irgendwie. Und das fand ich als erstes schon mal irgendwie so einen totalen Aha-Effekt. Das fand ich als letztes ein Aha-Effekt. Ja, ich also, fand's ungefähr in der Mitte. Nee, weil als ich dann, als wir da so dann, also wir können ja gleich mal von Anfang an erzählen, aber ich fand, als wir dann hierher gefahren sind, habe ich dann auf einmal ganz viele Industriegebäude gesehen und dann den Blick da so ein bisschen dafür gehabt. Ja. Was ich spannend finde, ist, also diese ganzen Industriebauten, die werden ja heute ganz oft nachgenutzt, ne, für irgendwelche entweder kulturellen Zwecke, Stichwort hier Kulturbrauerei zum Beispiel, da ist irgendwie jetzt noch ein Kino und noch ein Club und dann den Streetfoodmarkt und so. Oder ein Museum. Oder ein Museum. Gleichzeitig hast du aber auch so Sachen, wo dann irgendwie neue, moderne Startups, Firmen und sonst was bewusst anscheinend diese alten Gebäude raussuchen. Weiß nicht, ob die den Geist dieser alten Industrie irgendwie aufsaugen wollen. Aber irgendwie sind diese Gebäude, haben auch irgendwie so eine, wie gesagt, so eine Coolness irgendwie. Ich finde es total spannend, auf so alten Industriegelände Sachen unterwegs zu sein. Wo waren wir da heute, wo dann so Gleise noch liegen oder so? Bei der Apparatefabrik. Apparatefabrik, genau. So da übers Gelände gelaufen und die sind natürlich, weißt du, die sind nicht mehr angeschlossen, die Gleise, da fährt kein Zug mehr. Ja. Aber man läuft da rum und denkt sich so, oh, wie cool das hier alles gewesen sein muss. Man, genau. Das ist eine gewisse Romantisierung dieser doch sehr harten Arbeiterzeit, fällt da auch mit rein, glaube ich. Ja, aber nichtsdestotrotz, also ich meine, hast schon recht, ne? Also wir können ja gleich mal durchgehen, aber diese alten Industriegebäude sind ja oftmals einfach auch dann wieder Brutstätten für neue Gewerbe, sagen wir mal, oder für, keine Ahnung, eben halt für Gründerinnen und Gründer. Vielleicht sind sie auch sehr praktisch. Ja, also das weil, auch. Ne, ja. Das genau. Wahrscheinlich ist da auch dann alles, was man braucht. Viel Platz wahrscheinlich. Genau. Und Licht. Wenn du eine Idee für einen riesengroßen Fernseher zum Beispiel hast, hast du direkt einen Kran in der Halle, mit dem du die Bauteile hin und her fahren kannst. Ja, zum Beispiel. Genau, und genau, das BZI hat aber dann unter anderem, neben den ganzen anderen Angeboten, die sie haben, haben sie halt jetzt eine erste Fahrradtour sozusagen aus dem Boden gestampft. Und sie planen auch noch eine weitere. Und es sind auch noch weitere in Planung, die kommen, weiß ich nicht, jetzt irgendwann in der nächsten Zeit werden die auch veröffentlicht. Die haben dann wieder ein anderes Thema sozusagen. Und wir haben uns aber jetzt die erste Mal vorgenommen. Und wir sind die auch nicht komplett durchgefahren. Aber ich bin schon ganz schön fertig. Irgendwie. Du bist so ganz schön fertig, ne? Aber wir hatten auch Glück. Also wir hatten, es war ein Rennen gegen die Uhr. Gegen das Wetter. Gegen das Wetter, genau. Aber die Uhr im Sinne von Martha sagt, um 14 Uhr regnet es aber. Okay. Und dementsprechend hatten wir so ein bisschen. Aber ich habe mir natürlich nicht damit gerechnet, dass Jörg ist nicht nur ein super Fahrradguide und kennt jeden Schlenker durch die schönsten Winkel Berlins, sondern kann auch. Umfahre auf Wolken. Und fährt auch die Regenwolken. Das ist ein so lebendiges krass. Regenrad da. Ja. Das stimmt. Das ist zu viele Ehre. Das Der ist mir jetzt ein bisschen peinlich. Eheliche Sohn von Jörg Kachelmann. Und Jan Ulrich. Es ist die Kombination aus Fahrrad und Wetter. Ja, also genau, also nochmal zurück, also wir sind vielleicht so ein Drittel oder so, könnte ich mir vorstellen, oder die Hälfte. Wenn ihr euch vorstellt, eigentlich ist das 20 Kilometer lang? Das ist eine 20 Kilometer lange Strecke und wir sind da so vielleicht ein 10 oder so vorgefahren, ne? Und sind da quasi als erstes am Anhalter Bahnhof eingestiegen. Und sind dann weitergefahren, durch Mitte durchgefahren. Aber hast du ja schon gesagt, nach Wedding und vom Wedding Prenzlauer Berg. Okay, genau. Aber schon mal ein ganz schöner Einstieg, fand ich, Anhalter Bahnhof, weil es ist eben nicht nur Industriehallen und irgendwelche Firmensitze, sondern es ist eigentlich nur eine Ruine. Ja. So ein Torbogen. Genau, da ist nicht mehr so viel da, aber irgendwie ist das gehört ja auch zur Industriekultur, da gehört natürlich auch dieses Transportwesen und so weiter in der Stadt dazu. Ja. Das bedingt sich ja auch anders. Das fand ich eigentlich eine ganz schöne Idee, dass wir da eingestiegen sind. Ja, da gibt es, also wer das nicht kennt, Berlin-Anhalter Bahnhof ist früher halt einfach mal eine riesig große Bahnhofshalle gewesen. So ein Kopfbahnhof, in den, ich glaube 1850 oder so ist da, das war der erste Bahnhof Berlins und irgendwann wurde da so eine riesen Halle hingebaut und hinter der Halle lag halt auch einfach ein viel, viel größeres Areal an Gleisen und Verladebahnhöfen, Güterbahnhöfen und so weiter. Also es war halt einfach ein riesen Eisenbahnareal. Zum Technikmuseum, ja. Genau, ja. Und darüber hinaus. Darüber hinaus, naja. Wie nannte Walter Benjamin dieses genau, und genau, der Walter, Walter? Benjamin? Norbert Walter Benjamin. Norbert. Nicht Walter? Joachim Benjamin. Nee, Walter, nee, ich sehe Walter. Nicht Walter. Bin ich jetzt gerade auch mit. Herbert. So. Nee, der sprach von dieser Halle, von der Mutterhöhle der Eisenbahn. Die Sau. Und, Walter Benjamin. Also den Benjamin, den ich kenne. Ja, genau. Der mit der Aura. Der mit der Aura. Das sind immer so komische Sachen gesagt. Wir haben uns natürlich wir sind natürlich auch dankbar, wenn ihr überlegt und uns hilft, was Walter damit gesagt haben könnte. Was wollte der Walter eigentlich damit gesagt haben? Aber wenn du Walter, Benjamin und Aura sagst, verdreht die Hälfte der Museumshörerschaft eh schon die Augen. Und die anderen sagen, nee, ist schon so, ist schon so. Ja. Und die anderen sagen, hä? Jedenfalls von dieser großen Mutterhöhle, von dieser großen Halle gibt es halt nicht mehr viel. Die ist irgendwie in den 1950er Jahren gesprengt worden und dann ist nur noch sozusagen ein Stückchen des Eingangs, der Portikus übrig geblieben und da haben wir uns getroffen. Und klar, und das ist natürlich auch irgendwie ein Stück Industriekultur, weil Matthias hat es gerade schon gesagt. Das ganze Transportwesen, alles Güter und Rohstoffe, die nach Berlin rein und aus Berlin raus transportiert wurden, von halt auch einfach da über den Anhalter Bahnhof transportiert. Und da gab es auch noch so eine Stele mit Text. War natürlich auch ein Bahnhof, in dem Juden aus Berlin deportiert wurden. Da lag auch noch so ein kleiner vertrockneter Strauß davor, habe ich gesehen. Genau, also ein sehr ein geschichtsträchtiger, Ort, ja, definitiv. Ja, interessant fand ich jetzt bei unserer Tour, dass klar, der Anhalter Bahnhof so ein geschichtsträchtiger Ort ist und auch so prominent ja auf diesem Platz, also dieser Torbogen, müsst ihr euch vorstellen, da ist da jetzt ziemlich viel Baustelle drumherum, aber eigentlich steht er so ganz frei vor so einem großen freien Feld. Also Fußballfeld. Ist ein Fußballfeld und da hinter ist dann erst das Tempodrom. Ja. Und zwischen und drumherum sind große Straßen. Das heißt, man sieht wirklich diesen Torbogen frei vor einem stehen. Und ganz oben noch die Nachbildung von diesen beiden Figuren, Skulpturen Tag und Nacht, die sind so große, überdimensional große Figuren von ja, die sollen, glaube ich, auch so ein bisschen versinnbildlichen, dass auf einmal auch das Leben, das ist vielleicht auch ein bisschen Industriekultur, ne? Ja. Dass das Leben auf einmal irgendwie so an diese Uhrzeit so gebunden ist, oder? Mhm. Ne? Die Züge fahren pünktlich ab und so. Ja, und das Tag und Nacht. Und das Tag vielleicht. Und Nacht, genau. Das ist ein Kommen und Gehen. Und, ja. Und dann fand ich es interessant auf unserer Tour, dass man, also wir sind ja dann immer so brav wie die kleinen Schäfchen Jörg gefolgt. Und das stimmt gar nicht. Das sagt er immer so. Der ist auf jeden Fall dann immer mal abgebogen und ich habe gedacht, hey, hier ist doch gar nichts. Und dann sieht man aber so ein bisschen versteckt halt die nächste Station. Ja. Oder willst du noch zum? Eine Sache wollte ich noch sagen, so. Weil du gerade Baustelle vorhin gesagt hast, ja. Das ist Baustelle. Das ist nämlich der Platz für alle, die jetzt auch vielleicht irgendwann planen, in den nächsten Jahren nach Berlin zu kommen. Da entsteht nämlich das Exilmuseum. Ja, direkt hinter diesem Portikus. Ja. Ah ja. Genau. Vorstellen. Okay. Das ist sowieso so ein Museumsquartier eigentlich so ein bisschen, ne? Weil eigentlich die Straße drüber ist dann ist das Deutschlandhaus, wo irgendwie die Ausstellung zur Flucht und Vertreibung dann irgendwann eröffnet werden soll. Dann gibt es ein bisschen weite Topografie des Terrors und daneben ist der Martin-Gropius-Bau. Das war so ein bisschen so eine zweite Station, wo wir auch waren, ne, wo wir uns ein bisschen länger aufgehalten haben. Nee, das war doch die dritte Station. Zweite Station. Ach so, nein, nee, aber wir waren noch im Hinterhof, wo Siemens gegründet wurde. Ach so, das? Das bei Möwenpick-Hotel. Ich habe schon die Reihenfolge voll. Reihenfolge schon komplett, ist ja egal. Wir haben aber die Aura gespürt, wo Siemens gegründet wurde. Ja. Ja. Und da waren auch schon Tesla auf. Ja, das war lustig, ne? Das war lustig. Tankstation. Ich weiß gar nicht, also wir sind ja in so einen Hinterhof gefahren. Hinterhof von Möwenpick. Ein Hinterhof vom Möwenpick Hotel und da gab es auch noch, müsste man mal fragen, Altbau irgendwie Hinterhaus, Hinterhöfe. Und da ist dann mal, weiß ich nicht mehr, 18 irgendwas. Haben die Siemens-Brüder, jetzt muss ich mich ein bisschen weiter aus dem Fenster lehnen, glaube ich, da einfach ihre Firma gegründet und haben da halt einfach ganz klein angefangen, Sachen zu produzieren. Ne? Irgendwie. Und es ist halt so lustig, dass da in dem Hinterhof dann, da wo halt ein großer Elektrokonzern gegründet wurde, dann eben halt auch so Tesla-Aufladestationen zu finden waren. Ne? Ich würde sagen, man kann sagen, das Silicon Valley Deutschlands liegt im Hinterhof von Möwenpick. So würde ich das so zusammenfassen. Ja. Genau. Okay, dann bin ich ja drei Stationen, habe ich ja fast vergessen oder ausgelassen. Ich dachte, danach kam schon das Umspannwerk. Das dauert noch. Wir waren ja beim Gropiusbau noch. Da waren wir noch beim Gropiusbau. Ach, der Gropiusbau war dazwischen. Ja. Obwohl ich da nicht so sicher bin, ob das ein dezidierter Punkt auf der Route gewesen ist oder nur auf der Karte. Auf jeden Fall haben wir uns beim Gropiusbau Gropiusbau aufgehalten. Ne? Haben wir Spaß Apropos gemacht. Punkt, das war ja auch alles gepunktet da, ne? Ja, die Bäume waren so schön eingepunktet. Der Martin Gropiusbau kann ja momentan auch leider keine Besucher empfangen, aber die haben trotzdem eine Ausstellung eröffnet. Ne? Jetzt das werden wir verlinken. Das ist irgendwie eine Japanerin, glaube ich, auch schon eine etwas ältere Dame, die Künstlerin ist und die einfach alles in ihrer bisherigen Karriere bepunktet hat, was ihr unter die Pfoten gekommen ist. Und so auch zum Beispiel die Bäume vor dem Matjokorb-Gruppe. Und wenn ihr sehen wollt, wie das aussah, wir haben wunderschöne Fotos für in unserer Tour gemacht. Ja. Und die werden wir in einem exklusiven Fotokalender Museumberg 2022 veröffentlichen. Ist praktisch, keine Ahnung. Wenn ihr jemanden kennt, den ihr nicht mögt, zum Beispiel. Der Pin-Up-Kalender der Podcast-Szene. Genau. Das ist der erste Kalender zum Anhören. Aha. So. Nicht schlecht. Davon mal abgesehen, haben wir ganz viel lustigen Quatsch gemacht mit unterirdischen Geräuscheauslösern. Ja. In dem Gulli versteckt war. Ja, genau. Sowas mag ich. Also das war, ihr müsst euch vorstellen, neben dem Gropiusbau ist so ein runder Platz und auf diesem runden Platz sind so ein paar Gullideckel. Sind das Gullideckel? Nee, es sind gar keine Gullideckel, das sind eher so Gitter. So Gitter, Gulligitter. Und da kann man nur reingucken von oben, dann sieht, was da drin ist. Und da fährt man dann da drüber und dann wird da irgendwie so ein Schlägel ausgelöst. Genau, und der schlägt dann so gegen das Gitter und gibt dann so ein Rhythmusgeräusch ab. Ich habe auch schon überlegt, ob es irgendwie so Morsezeichen sind, aber... Hört sich so an irgendwie. Es hört sich so ein bisschen so an. Ja. Aber es ging mir zu schnell. Ich bin Morse... du bist ja die Morse-Expertin bei uns. Ja, aber im Telegrafieren bin ich noch nicht so schnell. Ja. Nee. Ja. Ich kann nur SOS. Wie hieß das? Unterton? Nee, wie heißt das? Ja, irgendwie sowas. Unterton. Ja. Ja. Es war sehr, sehr cool. Also probiert es aus. Das ist total lustig. Und vielleicht könnt ihr entschlüsseln, was die da so geklopft haben. Genau, Martin Gropiusbau, weiß ich gar nicht, haben wir den eigentlich auch auf unserer Besuchsliste mal stehen? Ja. Mit Sicherheit. Ich meine, da sind immer Sonderausstellungen dran. Davon abgesehen ist das ja auch seit geraumer Zeit unter neuer Leitung und da passiert sehr viel. Der Innenhof ist zugänglich, ist ein neues Restaurant ist drin. Ich meine, der war jetzt bei uns auf der Liste, weil der eine ehemalige Kunst- und Gewerbeschule, Showroom, sonst was ist. Auch ein sehr schönes Gebäude, muss man sagen. Mhm. Ja, da war früher auch das Kunst- und Gewerbemuseum irgendwie drin, was da haben wir uns ein bisschen aufgehalten und dann sind wir auch schon flugs weitergefahren. Und jetzt endlich zum Umspannwerk. Ja, zum Umspannwerk. Wie heißt es noch? Umspannwerk, E-Werk. E-Werk? Weiß ich nicht. Du hast das. Du hast gesagt, da war dieser Club mal dran, hast du gesagt. Ja, aber warte mal, ich will mal gerade nochmal gucken, wie das eigentlich genauer nochmal heißt. Warte mal, Umspannwerk. Auf jeden Fall hätte man sich da auch testen lassen können. Naja, aber es ist auch ganz spannend, ne? Also viele dieser Sachen, das ist Umspannwerk im Umspannwerk Buchhändlerhof. Aha. So hieß es ursprünglich. Ja. Genau. Also Kunstkultur, sonst was drin, aber die haben natürlich auch alles Probleme und dementsprechend sind wir auch an dem einen oder anderen, an der einen oder anderen Teststation vorbeigeradelt. Das stimmt. Und die hatten da im Umspannwerk hatten die eine Teststation etabliert. Und da haben wir uns dann so ein bisschen mehr auch über die Architektur unterhalten, ne? Weil das muss man ja schon sagen. Also vieles das, was man irgendwie von den zumindest älteren Industriegebäuden irgendwie sieht, die auch gerade so diese Klinker oder diese Backsteinmauern und so haben, das erinnert ja oftmals irgendwie an so was Kathedralenhaftes oder auch so an was Burgenhaftes. Es gibt auch oft so Architekturen, wo so Zinnen irgendwie so zu sehen sind wie an so einer Burg und so. Ne? Ja, aber das liegt ja vor allem daran, dass das alles im 19. Jahrhundert war und dass es da so, dass da einfach historistisch gebaut wurde. Hm. Und deswegen haben die alle so, generell alle Gebäude hatten ja im 19. Jahrhundert so einen historistischen Charakter. Also diese Spitzbögen oder Rundbögen, also Neo-Renaissance, Neo-Gotik, Neo, was auch immer. Da hast du recht. Aber es geht natürlich auch da so ein Selbst. Musst du jetzt auch sagen, oder? Ja, nee, aber du hast, ist einfach Fakt. Ja. Es ist voll richtig, Mann. Nee, das unterschreibe ich dir sofort. Habe ich noch gar nicht so gesehen. Wie dem auch sei, da geht aber auch natürlich ein gewisses Selbstverständnis mit einher irgendwie, ne? Also ja. Der Jörg hat das das kommt an einer späteren Stelle an einer Uhr sehr verdeutlicht. Ja, ich habe wirklich. Ja, kannst du aber jetzt schon sagen. Ich meine, wir haben hier keine Struktur, oder? Nee, ich will das erst sagen, wenn es so nennen. Nee, aber dieses ja, einfach Selbstverständnis als Institutionen, die so wirklich den Takt auch einfach vorgeben für eine ganze Gesellschaft, die auch vielleicht so Kirche und Ähnliches ersetzen. Dann baut man sich da so auch so neue eine Burg Heiligtum. Quasi. Ja, total. Ja, das ist auch als was Heiliges oder was gesellschaftsumwerfendes gesehen wird auch. Ne? Ich meine, Strom, so ein Umspannwerk, verteilt den Strom ja in die Stadt. Das ist sowas von eine krasse, Erneuerung gewesen. Ja. Ja, Erneuerung hat eine totale Wichtigkeit. Eine totale Wichtigkeit. Ja. Auf einmal konntest du eben wirklich die Nacht zum Tag machen und abends noch arbeiten an deiner elektrischen kleinen Gerät oder was auch immer. Es gab ganz viel Heimarbeit dann auf einmal. Ja. Und Das ist schon krass gewesen, also genau, glaube ich schon. Und ich meine, viele, also als diese ganzen Fabriken auch gebaut wurden sozusagen in dieser ganzen Gründerzeit und darüber hinaus, da sind ja auch viele so weltberühmte Architekten dann sozusagen draus entsprungen. Ne? Peter Behrens haben wir auch schon total oft in diesem Podcast genannt. Aber was du gerade meintest, Matthias, dieses, dass man sich so eine Symbolik geben will, irgendwie, das hat auch was mit den Industriellen selber zu tun oder mit den Das sind die neuen Herren einfach. Ja, genau. Also, das ist nicht mehr. Es ist halt eine neue Zeit. Es ist König. Nicht mehr der Adel so, sondern man übernimmt quasi auch so diese Symbolsprache der mächtigen Institutionen von früher. Ne? Also deswegen dann auch Kirche oder sowas Burgenhaft. Beeindruckend halt auch. Ja. Ne? Und das ist halt nicht nur bei den Fabriken so, sondern das ist auch so ganz interessant, wenn man sich mal so die ganzen Villen oder so anschaut, die sich diese Industriellen irgendwie gebaut haben, dann spricht das halt auch so eine Sprache. Das ist ja eigentlich ganz interessant. Genau, und dann waren wir da im Umspannwerk, aber das hat dann auch noch weiterhin eine ganz gute Geschichte, die das BZI halt auch immer natürlich auch immer mitdenkt sozusagen. Also was ist denn da eigentlich mit passiert, als es nicht mehr quasi ein Umspannwerk war, als es nicht mehr gebraucht wurde? Und da ist halt oder deswegen ist es so interessant, weil da nach der Wende dann halt ein zunächst illegaler Techno-Club sich gegründet hat, nämlich das E-Werk. Das ist halt da in dieses verlassene Umspannwerk ein paar Leute irgendwie wahrscheinlich zunächst reingestiegen und ab da hat sich das halt einfach zu einer großen Techno-Club-Institution in den 90er Jahren entwickelt. Und ist irgendwann da aber wieder rausgegangen, rausgeflogen, weiß ich nicht mehr so ganz genau und ist jetzt aber wieder Ort, wo sich viele Firmen angesiedelt haben, ne? Wo Startups wahrscheinlich auch irgendwie sind, aber auch vielleicht schon auch etabliertere Firmen. Ja. Aber ich finde, das war zum Beispiel sowas auf der Route, was so ein bisschen geheimtippmäßig ist, weil man wäre ja außer zum Corona-Test nicht unbedingt dahin gekommen und dann steht man auf einmal, müsst ihr euch vorstellen, vor so einem runden Gebäude, was aber so in eine Ecke reingebaut wurde und in so turmartig nach oben geht, aber die Türme sind auch so, werden immer größer. So also stufig. Stufig, immer größer, also wie bei so einem mittelalterlichen Wehrturm oder so. Ja. Und was mich aber noch mehr beeindruckt hat, war, also man steht vor so einer richtig hohen Häuserschlucht. Ja. Und diese Traufe von dem Dach, die ist in diesen wunderschönen, so abgestuften Backsteinen so gebaut, also dass sie so ein bisschen hochgeht, so dass man es wirklich, es kommt so auf einem zu. Das ist wie bei Ringe irgendwie so. Das ist ganz spannend, finde ich, weil wenn man so an Industrie denkt man ja oft an praktisch, minimalistisch, sonst was. Das ist es zum gewissen Grad auch so. Mhm. Also ich meine, mit diesen einer wie es andere Klinkerstein, weißt du, alle so. Aber dann sind da so Feinheiten drin, irgendwie, dann ist die Gebäudefront nicht flach, sondern hat eben so Wellen super. Drin ja, oder das so. Sah so toll das aus. Ist, aber da muss man sich den Moment auch nehmen und sich das mal anschauen. Mhm. So, du hast es vorhin schon gesagt, man hat da auch mal Fernsehen so Sachen so oft so einfach vorbei und sieht die gar nicht. Und dann ja, guckt man jetzt nochmal anders hin und denkt sich, ach, wie geil. Witzigerweise habe ich die Traufe dann auch bei den anderen Gebäuden immer mal wieder gesehen. Also die gleiche Traufenform, die total schön aussieht. Wo ich mich dann auch mal frage, warum werden nicht mehr so schöne Häuser gebaut? Ja, da wenn man vor allem jetzt hier zum Beispiel bei Matthias aus dem Fenster guckt, wird gerade ein Haus neu gebaut aus diesem schönen. Was ist das für ein Stein? Das ist so ein Peter Behrens, so ein Neo-Peter Behrens-Bau, ne? Ja. Nee, wie kann heißen die nochmal, diese komischen Steine? Beton. Speckstein. Nee, ist das Beton? Ich weiß nicht, was ist du meinst. Ja, ach so. Alles 3D gedruckt heute. Nee, das ist hier schön Brandenburger Ziegel. Brandenburger Ziegel? Ja, klar. Da ist doch nichts Ziegel. Berlin ist aus dem Kahn. Da oben am Schornstein. Nein, das, was jetzt neu gebaut wird. Ach so, wird das da. Kann ich von hier nicht sehen. Hä? Das ist doch direkt davor. Ach so, das sind doch so Beton. Ja, Fertigteile. Fertigplätze. Ja. Plätze. Ja. Lego. Ja. Wir haben generell sehr viel gesehen, was neu gebaut worden ist. Ja, also, oh ja. Das stimmt. Ja. Wird ja alles neu gebaut. Es wurde alles neu gebaut. Was hat die alte Dame gesagt? Das ist hier alles neu gebaut worden. Wir sind nämlich, das ist nämlich so schön in so einer Tour, da kommt man halt echt an Orte, wo man sonst nicht so lang fährt. Ja, so dieses ganze Quartier hinterm Hauptbahnhof, ja. Ne, da ist halt irgendwie ein alles Riesengebäude nach dem anderen hochgezogen, mit irgendwie von außen jedenfalls total hip aussehenden Wohnungen, wo man sich aber wahrscheinlich bis zum St. Nimmerleinstag für verschulden muss, wenn man da drin wohnen möchte, weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich. Ja, ist irgendwie alles sehr schön da, aber keine Ahnung. Auch so ein bisschen seelenlos, ne? Ja. Ja, braucht noch Zeit. Dann lieber schöne Industriekultur. Genau, das braucht so 150 Jahre, bis es da auch gemütlich ist. Hält wahrscheinlich gar nicht so lange. Ja. Dann sind wir so ein bisschen weitergefahren und auch in Wedding gefahren und da war es dann sehr AEG-lastig, ne? Weil AEG ist halt wie viele andere Firmen, Telefunken, Borsig und so, das sind alles so, ja, so bekannte Firmen, die in Berlin halt irgendwie ihren Anfang und auch ihr Ende zum Teil genommen haben. Und die haben dann einen ganzen Block gekauft oder so, ne? Die AEG. Das war doch ein riesiges. Da haben wir uns zwei riesige Fabriken angeschaut. Ja. Einmal die Apparatefabrik. Also da waren wir auch nur außen dran. Das war dann so ein Peter-Behrens-Bau auch. Den fand ich aber nicht so spektakulär. Ich fand den von außen sah der schon sehr wuchtig und monumental aus. Ja, der war so. Ja. Und dann gibt's noch die AEG-Gelände, wie heißt denn das dann noch, an der Hussitenstraße oder so. Witzigerweise fand ich das viel geiler, obwohl das gar nicht so verschnörkelt war. Das war einfach so diese riesige Halle, das sah einfach total geil aus. Und dann dieses riesige AEG. Aber das merkt man zuerst gar nicht. Man fährt da so die Straße entlang und dann biegt man so um und dann auf einmal hat man dann so den Blick in dieses Gelände rein und dann ist irgendwie alles voll bis zum Horizont quasi mit so Kränen, mit großen Fabrikgebäuden. Mhm. Und diese riesigen Fenster. Überall diese riesigen Fenster und irgendwie so, keine Ahnung, so weit das Auge reicht, also so echt so monumental einfach, ne, das fand ich, also es macht visuell total den Mega-Eindruck. Ich finde, es ist so ein bisschen so ein Reiz, aber auch wie wenn man sich den Hamburger Hafen so anschaut oder so, ne, da guckt man ja, sitzt man ja auch irgendwie an der, so am, aber an den Landungsbrücken. Ja gut, ne, kann man ja halten, wie man will. Kannst du hier eine Currywurst. Naja, auf jeden Fall, man guckt dann auch so rüber und denkt sich, oh, schon krass, was da los ist, was, ne, jetzt natürlich mit dem Blick, was da mal los gewesen sein muss, ist nicht mehr. Ja. Aber gleichzeitig, da ist ja überall wieder was drin. Das ist ja nicht verfallen. Genau. Also das ist hier die AEG am Humboldthain, habe ich gerade nochmal nachgeguckt. AEG-Gelände. So heißt die? Ja, das so da, heißt. Wo wir waren. Ja, genau. Und also daneben ist direkt der Park, ne, Humboldthain. Genau, und da ist dann ja auch sozusagen so Campus von der TU Berlin, ja, Technischen und Universität. Ihr müsst echt mal drauf fahren auf den Hof, weil das meinte Jörg dann auch, komm, wir lassen uns mal auf den Hof fahren. Und das geht dann da immer noch weiter und weiter und ist wirklich ein tolles Gebäude und auch, also ich kann mir das schon vorstellen, wie da die Arbeiter morgens in diese Hallen geströmt sind. Ja. Ich finde, also da, diese Nachnutzung halt so spannend. Jetzt mal abgesehen von diesem Business, Hipster, sonst was Büros. Aber das sind ja auch dann teilweise so Cafés oder Röstereien, was weiß ich, was alles gibt drin. Es war jetzt natürlich irgendwie das meiste irgendwie zu. Aber ich finde, das in so einer ehemaligen Industrielandschaft zu sitzen und jetzt aber einen Kaffee zu trinken und das, ja, das Interessante so geil. Das Interessante fand ich, deswegen ist vielleicht, weiß nicht, ob Hamburg das richtige Beispiel ist, aber das Interessante fand ich, als wir auch dann da in einem anderen Hof saßen, das hat immer was Warmes irgendwie. Das hat nicht so was, du sagst ja, das ist Industrial, das ist so cool und so. Also damit verbinde ich aber eher so Glas, Stahl, Bauten und so, die eigentlich eher so ein bisschen abschreckend sind vielleicht, wo man sich nicht so wohl fühlt. Und man sitzt da und man, ja, man kann da echt sich gemütlich hinsetzen und das stimmt, das ist eigentlich ein interessanter Gedanke. Wieso ist das auf einmal, wieso ist das so gemütlich, ne? Oder wieso wirkt das so gemütlich aufgrund der Steine? Aber ich meine, das hat, das ist, schwingt ja auch so ein bisschen im Titel mit, ne? Also dieses warme Licht und kühles Bier heißt ja diese Radtour. Ja, aber das ist ja vor allem wegen dem Strom und Glühwein. Ja, ja, genau, aber daran muss ich jetzt gerade denken, weil weil ja gerade die Glühbirnen, die ja auch von der IG hergestellt wurden, also so diese klassische Glühbirne mit dem Faden und so, die verströmt ja halt auch einfach so ein warmes, gelbes Licht, ne? Und das ist ja, ich weiß nicht, mittlerweile haben wir alle LEDs quasi in den, ne, als Beleuchtung. In der Fassung. Aber ich kann mich noch dran erinnern, als es irgendwie, das erste Bonbon von meinem Großvater bekam. als diese LEDs, LED-Lampen noch so ganz neu waren, da hat man es noch nicht so hinbekommen, quasi dieses warme gelbe Licht hinzubekommen, so wie es das halt die alten warm werdenden Glühbirnen irgendwie mit dem. Und aber das meine ich das, ja noch nicht mal so richtig. Ja, ich weiß, aber also, Stimmt vielleicht. Also ich meine noch nicht mal dieses künstliche Licht, sondern das natürliche Licht. Und interessant finde ich eben auch, dass das Arbeitslicht in den Hallen ja auch ein natürliches Licht war. Also diese irre Halle, ja, Riesenoberlichter, ne? Ja. Das ist ja das ganze Dach, also es ist ja alles eine Stahlkonstruktion, das ganze Dach ist wie so ein Bahnhofsgerüst, also kann man sich das vorstellen. Ja. Glas überdacht. Und das ist richtig hell in dieser Halle. Es ist, ist wunderschön. Jedenfalls in dieser Haupthalle, auf die man direkt dazu kommt. Ja. Wobei ich mich da auch frage, obwohl, nee, das wird wahrscheinlich auch original gewesen sein, ne? Diese Oberlichtfenster. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Denke ich schon. Ja, und dann gab es noch diese Uhr, ne? Die hat mich irgendwie so ein bisschen magisch angezogen. Also wie so eine große, muss ich vorstellen, da steht dann halt auch wieder aus, wie so symbolisch, irgendwie so ein Turm in der Mitte von diesem Gelände. Und da, das sieht halt aus wie ein Kirchturm, ne? Und da hängt halt auch einfach so eine Uhr dran. Und dann sagt er, ja, komm mal, ihr müsst mal die Uhr gucken kommen. Ja, weil irgendwie da ist mir das nochmal, ich hatte. Ich habe gedacht, ist es irgendwas am Zifferblatt oder die Zahlen sind falsch rum oder. Genau. Oder da ist so eine Spieluhr, kommen dann irgendwie Leute raus. In Prag oder so. Nee, mir ist dann nochmal eingefallen, ist ja klar, warum da die Uhr ist, weil irgendwie früher die Arbeiterinnen und Arbeiter halt, pünktlich zur Schicht und so kommen mussten, alles irgendwie ein neuer Rhythmus sich da in der Industrialisierung durchgesetzt hat. Aber mir ist es nochmal eingefallen, ich hatte auch nochmal noch so ein anderes Urerlebnis zusammen mit Industriekultur, als ich vor ein paar Jahren immer in Katowice war. Und Katowice, total abgefahren, das ist ja noch so wie, keine Ahnung, Ruhrgebiet in den 80er Jahren. Ne? Also da ist ja noch so Bergbau und da laufen aber allen noch die Zechenräder und da ist irgendwie noch so dieser Gestank in der Luft. Und alles wird dann noch gefördert und alles läuft da halt noch so industriell wie vor 100 Jahren. Und da hatte ich halt auch so eine Fabrik gesehen, die so eine riesen Uhr irgendwie da hatte. Und da muss ich halt irgendwie immer so, da läuft es mir immer so ein bisschen kalt den Rücken runter, weil ich irgendwie mal denke, boah, als so ein Arbeiter oder Arbeiterin bist du halt so eingespannt in die Uhrzeit und so. Und da musste ein kleines Rädchen, genau, im Getriebe. Das fand ich irgendwie, das ist mir da nochmal eingefallen. Ja, das ist interessant, dass du das sagst, weil in dem Modern Times von Charlie Chaplin ist das ja auch der Uhr so krass prominent. Und im Grunde ist das wirklich absurd, ne, dass wir uns so an diese Uhrzeiten immer so knebeln lassen und dass es auch anscheinend nur dann funktioniert. Ja. Oder ich frage mich halt, funktioniert es auch, wenn wir es nicht machen? Aber weiß ich nicht. Ja. Ja, da gibt es ja auch irgendwie die tollen Filme aus den 20er Jahren, ne? Irgendwie zum Beispiel Berlin, Symphonie in der Großstadt oder so, wo man das alles irgendwie so mitbekommt, wo dann einfach so ein Tag innerhalb der Stadt Berlin gezeigt wird. Und das ist halt, selbst der Film ist halt sozusagen nach den Uhrzeiten in Anführungszeichen so getaktet, wenn man zuerst morgens erwacht irgendwie, keine Ahnung, die Straße und dann kommen die ersten Leute irgendwie raus und müssen irgendwie zur Arbeit gehen und irgendwie die Bäcker machen auf und hast du nicht gesehen. Also alles ist so, ja, eben der Uhr, also es klingt irgendwie wie so eine Binsenweisheit. Aber du hast es so schön formuliert, als wir da standen und mit der Uhr, dann hast du mal gemeint, ja, stellt euch jetzt mal vor, der schlesische Bauer, der da der seine innere Uhr war eigentlich so nach der Natur vielleicht auch so gerichtet oder nach den Kühen, die gemolken werden wollten und so. Ja. Klar ist das immer auch zu einer Uhrzeit in Anführungsstrichen, aber es ist eher irgendwie so die Zeit, wo die Kuh halt sagt, hier. Ja, genau. Oder, genau, oder und, das Getreide halt einfach oder, irgendwie genau, erntereif ist. Ja, das sind halt andere Zwänge, in Anführungsstrichen. Natürlich muss man sie auch dran halten, aber es ist halt nicht dieses Uhrwerk, was auch so präzise ist und was so. Ja. Ist anders präzise, würde ich sagen. Anders präzise, ja, das stimmt. Und dann kommst du halt in die Stadt und dann wird dir halt so eine ganz andere Vorstellung von Zeit aufgezwungen auf einmal. Ne? Und wenn du mal an der Bahnhof angekommen bist, hast du dann da schon die riesige Uhr und Tag und Nacht gesehen, hast dann schon alles verstanden. Ja, da hast du schon alles kapiert und dann bist du direkt wieder weggefahren. wie gut, dass wir dann erstmal schnell einen Kaffee drehen gegangen sind. Ja. Genau, dann sind wir weitergefahren, sind wir bisschen abgekürzt alles, sind wir ja, weil ich mal wieder zum Pfefferberg gefahren. Ja, wenn man mit mir unterwegs ist, dann muss man immer irgendwo so Tankstellen. Martin hat immer gesagt, ich habe Hunger. Wie lange dauert? Langweilig. Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Nee, das stimmt. Ich habe nur gesagt, ich habe Hunger. Ja. Ja, dann sind wir zum Pfefferberg gefahren. Pfefferberg, und das ist ja deine Nachbarschaft. Deine Hut. Das ist ja. Da treibe ich mich herum, ich und Olaf Uhr bringen die Kunstszene durcheinander. Ja, ja, ein bisschen mehr als ich, aber das, da hat jeder so sein Fachgebiet auch, muss man sagen. Genau, nee. Ja, da haben wir vor Olaf Uhr Eliassons Atelier einen Kaffee getrunken. Wer ist denn Olaf Uhr Eliasson? Ist ein international renommierter isländischer Künstler. Ist ein isländisch bekannter internationaler Künstler. Ja, gut. Genau, das ist. Genau, und das ist also dieses Pfefferberg-Gelände, ich finde das auch echt ganz spannend, das ist, Stichwort Nachnutzung wieder, ne? Dann war früher mal eine Brauerei und da war eigentlich nur Brauerei und heute ist da halt ganz viel von dem Atelier von Olaf Oliersson, dann vorne wird tatsächlich wieder Bier gebraut, dann ist da irgendwie ein Hostel mit drin, dies und das und unter anderem auch, ich glaube, wie heißen die, Brotstation oder irgendwie sowas. Super lecker. Brot für die Bäckerei. Welt, irgend sowas. Da ist so eine super geile kleine Bäckerei drin, man übersieht die fast. Aber da kann ich sehr empfehlen, wenn sich mal jemand da im Hansleuberg rumholt. Marta hat sich auch direkt ein großes Brot gekauft. Ja, immer wenn ich Hunger habe. Was halb, ein großes Brot. Genau, was halb so groß ist wie sie selbst. Genau, das hat sie dann aus, da hat sie ihr Rad ausgetauscht gegen das Brot. Und ist den Käse zum Bahnhof gerollt. Ja, nein, das war auch sehr schön. Mal wieder draußen sitzen, Kaffee trinken, ein Croissant essen. Und, Ja, es war irgendwie alles so abwechslungsreich, weil man hätte ja sagen können, ach, Industriekultur, ne? Habe ich eins gesehen, kenne ich alles. Ist ja alles irgendwie so, ne? Aber es war es eigentlich gar nicht. Ja. Weil, wie ich finde, die Umgebung drumherum sich immer verändert hat, oder? Definitiv. Genau das ist ja auch irgendwie das Geile dabei. Also man ist ja jetzt nicht nur sozusagen mit alten industriellen Gebäuden konfrontiert, sondern die sind ja auch einfach immer in der Nachbarschaft eingebettet. Und also man fährt halt irgendwie durch die Stadt und erlebt dadurch einfach oder sieht dadurch einfach auch schon ganz viele andere Sachen auch noch. Ne? Ich finde, das ist einfach ein guter Anlass. Also ich muss ehrlich sagen, jetzt hier nach so anderthalb Jahren Corona, Genau. Oder? Also es ist wirklich, man definitiv. So, ja, hier um Block spazieren, in Park, ja, schön und gut. Aber einfach mit so einem. Mit so einem kleinen Ziel, ja. Ja, was auch einem so den Blick so ein bisschen richtet, so. Irgendwo hatte ich einmal gelesen bei Instagram, meinte eine so, sie geht raus und sucht Schriften. Also so spannende Schrifttypen oder sonst was. Dachte ich auch, ist eigentlich auch keine schlechte Idee, sowas zu machen. Aber eben diese BZI-Runde, so wie wir es hatten, mit so einem Rundweg, aber an die man sich nicht irgendwie sklavisch halten muss oder so. Ja. Fand ich total gute Idee einfach. Ja, was ich noch so ein bisschen vermisst habe, war, also klar, Jörg hat natürlich alles gegeben, ne? Und von der Mutterhöhle bis zur schlesischen Weber-Geschichte. Ich hab überhaupt nichts hat gegeben. Hat er uns natürlich. Mada, wenn ich mal alles gebe, du, das sieht aber anders aus. Also. Ich möchte das nicht. nee, auf jeden Fall hat er uns auch sehr gut unterhalten, aber. Was? Wir haben uns alle unterhalten. Wir haben uns auch alle zusammen unterhalten, aber ich meine, ich hätte schon gern noch ein bisschen mehr erfahren und nicht, also irgendwie so an den einzelnen so Orten. QR-Code jeweils irgendwo hingeflanscht und dann kann man sich dann abrufen und dann erzählt einem ein bekannter Berliner Industriearchäologe was darüber. Das haben wir, müssen wir auch sagen, da haben wir jetzt nicht offensiv irgendwie nach Ausschau gehalten, ob es da irgendwie. Ich habe ab und zu mal was gegoogelt, aber das kann man auch nicht. Es gab halt was raus. Ja, also was man auf jeden Fall machen kann, wenn ihr diese Strecke gerne nachfahren wollt. Also wie gesagt, also das war auch, um es mal kurz zu sagen, das war jetzt so ein bisschen unsere letzte Station auf diesem Rundweg, ne, Pfefferberg. Danach sind wir so ein bisschen weiter meandert. Aber wenn ihr diese Radtour auch macht, dann kann man auf jeden Fall diese Komoot-App empfehlen. Ne? Also Komoot ist halt irgendwie so eine Plattform und auch eine App, die halt Rad-, Wandertouren und so, das so Tracking möglich, aber da laden halt auch irgendwie 1000 Leute, unter anderem das BZI, Touren hoch. Und da, wenn man sich die Tour darin anschaut, oder auch dadurch führen lässt. Dort sind dann halt auch einige weitere Bilder und weitergehende Informationen irgendwie drin festgehalten. Also das ist irgendwie ganz gut, wenn man das halt, wenn man auch ein paar mehr Informationen über die Gebäude und so haben möchte. Und das ist dann das Gleiche, was auch auf diesem Ding steht, ja? Ja, genau. Stimmt. Ja, das habe ich total vergessen. Es gibt natürlich noch den Fallplan. Also es gibt es auch noch als Papierversion oder als PDF-Version, was man sich irgendwie von der Webseite runterladen kann. Aber generell muss man sagen, für die einfache Rundfahrt, mit gelenktem Blick ist das Angebot, das da gibt, finde ich durchaus ausreichend. Da muss ich nicht hier mit dem Baedeker Reiseführer durch die Gegend tingeln und irgendwie 80 Kilo Heft irgendwie in der Tasche haben. Das brauche ich gar nicht. Klar. Aber es gibt ja auch Leute, die es halt einfach ganz, ganz, ganz, ganz, ganz genau wissen wollen. Die können sich zum Beispiel auch einen sehr, sehr schönen Band zum Thema Berliner Industriekultur kaufen. Wie heißt der? Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie der, also du meinst, beziehst dich ja, glaube ich, auf Metropole Berlin oder so heißt der, glaube ich. Ja. Der, habe ich gesagt, ist sehr schön. Auch ein Geschenk für Familie und Freunde. Hat damals, glaube ich, das Technikmuseum herausgebracht. Meinst du das Deutsche Technikmuseum in Berlin? Ja. Ja, da kann man sich, da sind schöne Aufsätze drin zum Thema Berliner Industriekultur. Ist ganz, ganz wunderbar. Ja, eigentlich. Da sind auch so Halteriemen dran, da kann man sich das auf den Rücken schnallen und damit durch die Stadt radeln. Ja, das ist richtig. Ja, das war unsere kleine Reise entlang einer Route der Berliner Industriekultur. Wie gesagt, es kommen in der nächsten Zeit, habe ich gehört, auch noch ein, zwei weitere Fahrradrouten dazu. Und Sie haben auch nicht alles gesehen. Wir haben ja auch nicht alles gesehen. Ich kann vielleicht verraten, was ich schon weiß, ist, dass es da auch mehr in den Südosten Berlins geht. Also zum Beispiel Köpenick und Schöneweide, das ist halt auch so ein Hotspot oder ein Zentrum Berliner Industriekultur gewesen. Das ist auch schön da. Ja, da kommst du ja auch so ein bisschen her, Martha, zwar nicht aus Köpenick, aber so ein bisschen davor, ne? Schon fast Köpenick. Ja. Okay. Genau, das kann man vielleicht schon mal als Aussicht in Aussicht stellen. Aber ich habe gerade mal so also jetzt mal davon abgesehen, dass ich glaube, wir hatten echt alle da irgendwie Spaß, es war schön, irgendwie draußen, auf frischen Luft auch unterwegs zu sein. Aber jetzt mal auch für andere Museen und Kultureinrichtungen, ich finde das ganz gut, wenn man so sein Thema nimmt, das man hat als Institution und dann sagt, ja, wisst ihr was, wir gucken mal, wo gibt's denn das noch so, was gibt's denn zu sehen, was dazu passt. Mhm. Ich meine, was heißt ich, selbst wenn ich jetzt so ein Freilichtmuseum bin, die haben natürlich schon ganz viele so Häuschen so auf dem Gelände stehen, aber warum denn dann nicht noch eine Tour machen, so hier ist die Fahrradtour, übrigens, es gibt so ganz viele andere Häuser, die könnt ihr euch dann so anschauen. Ja, ich sag dir warum. Ja. Und das ist das Gute, dass das BZI keine Location hat. Weil alle, die irgendwie eine Location haben, wie irgendwelche Museen oder sowas, die müssen immer die Besucher zählen und immer nur die zählen, die im Haus waren und da geklickt wurden. Mhm. Das ist das Problem, wirklich. Weil ja, sonst kriegen die keine Förderung und oder also es ist halt gebunden an die Besucherströme. Und wenn dann jemand irgendwie eine Fahrradtour macht, das interessiert keinen. Ich finde es eine tolle Idee, aber ja, das ist echt ein Dilemma. Deswegen nervt mich ja auch bei anderen Sachen. Ja, mal anders gesprochen, wenn man dann natürlich aber sowas wie diese Komoot-Daten, die man sich da downloaden kann, oder irgendwie halt so Videos, die man über QR-Codes oder sowas noch anbietet, da noch drauf sattelt, dann kann ich als Institution ja zumindest mal die Aufrufe zählen und kann sagen, ah, schaut mal hier, da sind anscheinend offen, das wird genutzt ja, und so. Das sage ich ja, also das, was ich jetzt gesagt habe, ist ja nicht, was ich selber denke, es ist einfach nur, wie es gerade läuft und was mich ja auch total nervt, weil man über seinen, in Anführungsstrichen, kleinen Raum hinaus ja gar nicht mehr denkt und das ist so schade, weil eigentlich könnte man da voll coole Sachen machen und ja, auch gerade in der jetzigen Zeit könnte man total viel im Außenraum machen. Ja, zum Beispiel das Ethnologische Museum jetzt im Humboldt-Forum, das könnte ja mal eine Radtour nach Polynesien anbieten. Ah ja. Ja. Zum Beispiel. Warum Berlin, nicht? Berlin, Polynesien und zurück. Du würdest es machen. Ja. Oh, ja, wir haben noch gar nicht über unsere Fahrräder geredet. Fahrräder? Jörg hat nämlich so ein cooles Fahrrad. Ja, du hast auch ein cooles Fahrrad. Und der 1000 Kilometer unterwegs war. Der Matthias hat ja auch ein cooles Fahrrad. Ja, wir haben alle so coole Fahrräder. Ja, wir waren echt extrem cool unterwegs. Mhm. Oh, waren wir cool. Aber das seht ihr dann mit alles im Museum Backkutten, die wir anhatten. Ja, genau. Mit gestickten Käfer auf der Rückseite. Ja. Das fände ich auch cool, mal als Merchandise, ne? Dass wir irgendwie so ein Aufnäher oder so. So eine hätten. Bomberjacke. Ach so, einfach nur der Aufnäher. Ein Aufnäher. Ja. Ich spiele nämlich schon immer die ganze Zeit mit Gedanken, mir mal einen Aufnäher zu kaufen. Mit dem Käfer oder generell? Generell einfach mal einen Aufnäher, den ich cool finde. Okay. Damit ihr deine Freundin denn die drauf? Löcher in der Hose kriegt. Mehr auf eine Mütze vielleicht. Auf eine Mütze? Auf eine Mütze. Ja. Ja, aber so ein Museum-Backaufnäher fände ich ganz cool. Mhm. Ja, das auch vielleicht gleich direkt der Aufruf. Ihr wollt Merch, was hättet ihr denn gerne? Ja. Schickt uns das. Ist ja schon der Moment gekommen, wo ich ja, sage, weiß ich nicht, sind wir schon, früher haben wir ja immer noch gesagt, ganz früher haben wir immer noch Bewertungen abgegeben. Ja, stimmt. Ne? Ja. Aber müssen wir vielleicht gar nicht. Ich fand's cool heute Fazit mit euch. Mir hat es wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich will gar nicht irgendwie in so pseudoprofessionelle Bewertungszusammenhänge kommen. Nee, also für mich läuft das auch, das hat Matthias gerade kurz angesprochen, dass alles das, was ich jetzt irgendwie gerade draußen mache, oder so, ist halt einfach mega geil. Mm. Weil ich. Man lernt es richtig krass zu schätzen, ne? Selbst Industriekultur wird plötzlich spannend. Ich hatte das neulich auch irgendwie, ein Freund von mir hatte Geburtstag und dann war der irgendwie im Görlitzer Park, hatte ich vielleicht auch schon erzählt. Und dann ist immer irgendwie ein Gast zu ihm gekommen. Also saß da so, hat er so empfangen quasi so, ist wieder zurück und dann bin ich da auch hin. Und dann haben wir irgendwie in der Sonne, eines der ersten warmen Tagen im Görlitzer Park gesessen und uns unterhalten und Bier getrunken. Ne? Wenn du das früher Leuten erzählt hättest, hättest du gedacht, die so, ja und? Mache ich halt jeden Tag. Aber das war so geil. Und deswegen, ja, ich meine halt alles, eben halt auch jetzt diese Radtour mit euch. Einfach das irgendwie, der strahlt cool. So in so einem neuen. Prost. Ja, du hast gar nichts mehr. Mein Bier ist schon. Er strahlt halt einfach irgendwie in so einem total geilen Schein. Ja. Hm. Das war doch ein schönes Abschluss. Plädoyer. Abschluss. Fazit. Ja, dann bleibt mir nur noch der regelmäßige Verweis auf eure Kontaktmöglichkeiten. Also zu uns. Und zwar, ihr findet uns natürlich alle Folgen, alle Infos, alle hier und da auch ein Foto und ähnliches auf museumbug.net. Da findet ihr wirklich alles, wir sind super transparent. wie Plexiglas. Und ansonsten könnt ihr uns auch finden bei Twitter. Da sind wir nämlich auch als Museumbugcast. Da findet ihr uns auch, da sind wir auch, da sagen wir, was Neues gibt und was wir so vorhaben. Ja. Und ganz wunderschön, es gibt auch einen Newsletter, den könnt ihr abonnieren. Ja, den muss ich jetzt aber nochmal bespielen tatsächlich. Habe ich ein bisschen, sagen wir mal, die Zügel schleifen lassen. Wie sagt man das? Hängen. Hängen. Ja. Habe ich mich ein bisschen hängen lassen. Ja, genau. Aber wir richten uns wieder auf und da findet ihr eben auch den Newsletter. Da sind dann irgendwie auch mal Fotos von unseren Touren und so drin. Sonst könnt ihr uns natürlich jederzeit noch irgendwie einladen. Es gibt auch regelmäßig Nacktbilder von Matthias zu sehen. Ja, genau. Ja. Echt? Ich müsste auch mal reingucken. Hast du ihn nicht abonniert oder was? Genau, der geht auch immer in eine Familie regelmäßig. genau, davon abgesehen, wir bieten auch noch was an dieses Jahr. Im September könnt ihr in Wolfenbüttel einen Workshop besuchen zum Thema Podcasting für Museen oder Kultureinrichtungen im weitesten Sinne. Da könnt ihr 2,5 Tage Original Live Museum Bug Experience buchen. Genau, da erfahrt ihr, wie ihr einen Podcast machen könnt. Und wir machen auch einen, oder? Ich meine, das müssen wir noch so ein bisschen ausbaldowern, wie wir es aufziehen, aber ja, was wir da so wird auf jeden Fall sehr praxisorientiert sein, weil Theorie, wisst ihr ja selbst, haben wir zwar ultra drauf, aber finden wir jetzt nicht so gut eigentlich. Ja, wer übt, kann nichts, ist das Motto. Das wir ja, genau. Machen wir es ganz praktisch. Genau, das ist alles ganz toll, da findet ihr uns und da könnt ihr uns kontaktieren. Und nicht zu vergessen, wenn ihr uns drei Museumskäferchen einen Gefallen tun möchtet, dann geht ihr jetzt gleich aus dieser Folge raus und freut euch erstmal so ein bisschen. Und dann schwingt ihr euch erst gleich aufs Rad. Das könnt ihr auch machen, aber eigentlich möchte ich, dass ihr uns 5 schöne Sternchen gebt, bei iTunes nämlich, und dazu schreibt, dass Museum Bug der einzige wirklich wahre Podcast über Museen ist, den es sich lohnt zu hören. Ansonsten auch negative Sachen, aber die könnt ihr an irgendwelche Toilettenwände schreiben oder so. Ja. Genau. Also schwingt euch aufs Rad, fahrt zur nächsten öffentlichen Toilette und schreibt da dran, warum Museum Bug voll doof ist. Wir sind ja hier in der Nähe vom Ernst-Thälmann-Park und da ist auch das Ernst-Thälmann-Denkmal. Das ist aber nicht an uns gerichtet, was da ist nicht an uns. Ja, das stimmt, aber das fand ich so lustig. Hat Matthias irgendwie erzählt, dass es irgendwie gesäubert wurde von den ganzen Graffitis und dann irgendwie 2 Tage später stand schon wieder ein neuer Spruch drauf und der heißt einfach Fick. Aber nicht nur Fick, sondern riesengroßen goldenen Lettern. Genau, ja. Das könnt ihr auch gerne, könnt ihr auch gerne irgendwo hinschreiben. Genau. Wenn ihr uns nicht mögt. Wenn ihr nicht aus dieser Folge nehmt mit. Ja, obwohl das ja eigentlich was Nettes ist, ne? Ja. Also Fick ist doch eigentlich ein ganz guter, also ich meine, ist doch eigentlich schön. Ist es eine Aufforderung für was Schönes, ja? Ja, genau. Ja. Komisch. Genau. Da ist auch wieder was schiefgelaufen. Genau. Ja, das ist gut. Ja, genau, also genau. Und das, was wir vorhin auch schon nochmal meinten, wir machen uns da jetzt mal schwer Gedanken drüber und wann wir so ein Hörerinnen-Grillen machen. Ne? Wir grillen Hörerinnen. Das ist auch geil. Genau. Hörer am Spieß. Ja. Genau. Ansonsten, wir freuen uns auf die nächste Radtour, vielleicht vom BZI. Putzen bis dahin schön unsere Räder und sehen euch dann da draußen auf den wilden, bösen Straßen von Berlin. Yes. Tschüss. Das war der Museum Bug. Schön, dass ihr zugehört habt. Bis bald. Tschüss. Tausend.